Die südkoreanische Zeitung Hangyore kritisierte am 28. Juli die Behörden der USA, Japans und Südkoreas, die durch die Vereinbarung zwischen Südkorea und Japan über die Frage der Sexualsklavinnen der japanischen Armee die Wahrheit der Geschichte verbergen und den Bau des Dreieck-Militärbündnisses beschleunigen.